three main things that will change when you learn to guard your heart. Drei wesentliche Dinge, die sich ändern, wenn du lernst, dein Herz zu bewahren. That's a very hard one. Eine schwierige Aufgabe. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Because which three are we going to choose? Denn welche drei wählen wir aus? Hundreds of things change when you watch your heart. Hunderte Dinge ändern sich, wenn du dein Herz bewahrst. Guarda o seu coração. Let's choose three. Wählen wir drei aus. Why don't we do this? Warum machen wir es nicht so? I choose the first one. Ich wähle den ersten Punkt. You choose the second one. Du wählst den zweiten. I choose the third one. Und ich den dritten. Can we do that? Machen wir das so? Good job. Gute Arbeit. The first thing that will actually change radically when you learn how to guard your heart. Das erste, was sich radikal ändern wird, wenn du lernst, dein Herz zu bewahren, ist that you will learn to love better. Du wirst lernen, besser zu lieben. How? Wie? Look. Schau. The moment you say something that offends me, wenn du etwas sagst, das mich beleidigt, I'm gonna give you one of the most powerful keys you've ever had. Ich gebe dir einen der stärksten Schlüssel, den du je hattest. Every single reaction towards any circumstance or any person, jede einzelne Reaktion auf jeden Umstand oder jede Person, has nothing to do with the people or the circumstance. Hat nichts mit den Menschen oder den Umständen zu tun. Is a mirror where you look inside of your own heart. Sie ist ein Spiegel, in den du in dein eigenes Herz schaust. Once you learn to guard your heart, you will also learn to love properly. Während du lernst, dein Herz zu bewahren, wirst du auch lernen, richtig zu lieben. Why? Warum? When you do something that upsets me. Du tust etwas, das mich ärgert. If I understand to guard my heart, I will immediately look into the mirror. Wenn ich verstehe, dass ich mein Herz bewahren muss, schaue ich sofort in den Spiegel. And I will say, oops, there is something in my heart that's not right. Und sage, ups, da ist etwas in meinem Herz nicht in Ordnung. Well, I guard my heart. So bewahre ich mein Herz. Because so many reactions of us come out of our own woundedness of heart because we haven't guarded the heart. Viele Reaktionen sind Folge unseres verwundeten Herzens, weil wir unser Herz nicht bewahrt haben. The other thing that happens, das andere, was passiert, is that misunderstanding enters into our heart because we haven't guarded it. Missverständnisse dringen in unser Herz ein, weil wir es nicht bewahrt haben. Now we get offended and we find it hard to love people. Jetzt sind wir beleidigt und es fällt uns schwer, Menschen zu lieben. I'm going to tell you something I've never told you. Ich sage dir etwas, was ich dir noch nie gesagt habe. Kann ich? When you first came into my life and began to travel with me, als du in mein Leben getreten bist, I had to guard my heart a lot. Musste ich mein Herz viel bewahren. Because you really irritated me. Weil du mich wirklich irritiert hast. What? Today I love you passionately. But I realized it had nothing to do with you, it was my heart. Aber ich merkte, es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit meinem Herzen. Why? Warum? I get up and he goes to bed. Ich stehe auf und er geht dann ins Bett. My life is organized. Mein Leben ist organisiert. Well, he like just as they say, I don't know if you can translate it, but in English you say he flies by the pants, by the seat of his pants. Man könnte sagen, Daniel macht immer alles der Nase nach. So what did I realize? Was habe ich erkannt? My heart. Mein Herz. So what did I do? Was habe ich getan? Watched my heart. Mein Herz beobachtet. Every time he did and said things that irritated me. Wenn er Dinge tat und sagte, die mich irritierten. He walked through my house cursing himself. Er kam in mein Haus und verfluchte sich selbst. I'm so stupid, I'm so fat, I'm so this. It's like... Ich bin so dumm, ich bin so fett, ich bin so... Es ist... So I got in my heart. Ich bewahrte mein Herz. And I helped him to become a better person. I think so. Und half ihm, ein besserer Mensch zu werden. Ich denke schon. I said, don't curse yourself so. Ich sagte, verfluche dich nicht. Don't speak these things about your life. Sprich nicht diese Dinge über dein Leben aus. You know, I could tell him in a loving, caring way because I guarded my heart. Ich konnte es ihm auf eine liebevolle Art sagen, weil ich mein Herz bewahrte. If I wouldn't have guarded my heart, there's no way the two of us would work together. Hätte ich mein Herz nicht bewahrt, hätten wir beide nicht zusammenarbeiten können. I love him so deeply because I've guarded my heart. Ich liebe ihn so sehr, weil ich mein Herz bewahrt habe. So the first thing that happens when you guard your heart, you will become a person that learns to love. Das erste, was passiert, wenn du dein Herz bewahrst, du wirst ein Mensch, der lernt zu lieben. You choose the second. Du wählst das nächste aus. Você... Du kannst besser hören, was der Heilige Geist sagt, weil dein Filter sauber ist. Oh, you can hear better what the Holy Spirit says because your filter is clean. That's a good one. Do you want to talk? Why don't you teach about this? Daniel will teach about this aspect and I will translate. Go ahead. Der Heilige Geist spricht zu unserem Geist. The Holy Spirit speaks to our spirit. Und unser Geist muss uns diese Informationen senden. And our spirit has to send this information to us. Yes. Die Information kommt von unserem Geist zu uns und geht durch den Filter in unserem Herzen. You teach it better than I do. Du sei que ser professor, eu não, sou tradutor. Eu me tornar melhor para tradutor. Não, eu já sou bom tradutor. Here's what he says. He says because the spirit of the message from the spirit has to come through our to us and it goes filtered through our hearts. Sendo weil das Herz die Quelle des Lebens ist. Because the heart is the fountain of life. Wenn du dein Herz bewahrst, schützt du es vor dem Dreck dieser Welt. Da sujeira do mundo. So when you guard your heart, you will guard your heart from the filth of this world. E quando você du bewahrst dein Herz vor dem Dreck und die Informationen kommen sauber zu dir. And then you guard it from this trash, then the information comes clean to you. Denn oft denken wir, dass wir Gott nicht hören können, aber in Wirklichkeit ist unser Herz schmutzig. Many times we think we cannot hear God, but the reality is our heart is dirty. Wenn wir unser Herz reinigen, indem wir es bewahren, and when we clean our hearts through guarding it, können wir den Geist Gottes viel deutlicher hören. We can hear the Spirit of God much more clearly. Er hat uns von Problemen befreit, wie wir unser Leben meistern. So he sets us free from the problems. How do we get on with our lives? Wie wir Probleme und Sünden in unserem Leben bewältigen können. How can we handle our problems and our sin in our lives? Weil wir den Heiligen Geist ganz klar hören. Because we hear the Holy Spirit in a very clear way. Anstatt dich zu beschweren, dass Gott nicht zu dir spricht. Instead of complaining that God doesn't speak to you, hüte dein Herz, damit es ein sauberer Filter sein kann. Guard your heart that it can be a clean filter. Und du wirst lernen, besser zuzuhören. You will learn to listen in a better way. Wow! Impressionante! Agora eu tenho que escolher o terceiro. Okay, the third one is this. Der dritte Punkt. You can access everything that the finished work of the cross has already given to you. Du hast Zugang zu allem, was das vollbrachte Werk am Kreuz dir bereits geschenkt hat. If you don't guard your heart from religion, wenn du dein Herz nicht vor Religion bewahrst, you will always try to convince your heart for God to give you things. Wirst du dein Herz immer davon überzeugen, dass Gott dir etwas geben muss. With a heart that's dirty from religion because you didn't guard it, mit einem Herz, das von der Religion beschmutzt ist, weil du es nicht bewahrt hast, everything that God gave to you, it will never become your experience. Wirst du nicht erleben, was Gott dir gegeben hat. So once you guard your heart from every religious thought, wenn du dein Herz von jedem religiösen Gedanken bewahrst, let me explain religious thought. Lass mich religiöse Gedanken erklären. To relate to God outside the finished work of the cross. Eine Beziehung zu Gott außerhalb des vollbrachten Werkes am Kreuzes zu haben. What happens when you do that? Was passiert, wenn du das tust? Every time I have any kind of need. Jedes Mal, wenn ich ein Bedürfnis habe. If my heart is religious, I come to God trying to give me and fulfill the need. Wenn mein Herz religiös ist, gehe ich zu Gott und versuche, mein Bedürfnis zu stillen. Once I guard my heart carefully from religion, wenn ich mein Herz sorgfältig vor Religion bewahre, it becomes easy to live by appropriating faith. Wird es leicht, in nehmenden Glauben zu leben. This affects every area of your life. Das wirkt sich auf jeden Bereich deines Lebens aus. Every area. Jeder Bereich. I'm going to give you a very simple, little practical example. Ich gebe dir ein kleines praktisches Beispiel. Today I had to go to town. Heute musste ich in die Stadt gehen. And where I had to go, there's always very hard to find a parking space. Wo ich hin musste, ist es immer schwer, einen Parkplatz zu finden. So I drove to the town. Ich fuhr in die Stadt. And here's what I said. Und hier ist, was ich sagte. I thank you so much, Jesus, for the finished work of the cross. Danke, Jesus, für das vollbrachte Werk am Kreuz. It's given me everything for an abundant life. Das mir alles für ein Leben in Fülle gibt. So I thank you for the perfect parking spot. Ich danke dir für den perfekten Parkplatz. There was only one spot free and it was exactly outside where I had to stop. Okay. Nur ein einziger Parkplatz war frei und er war genau da, wo ich anhalten musste. Reinhard, that's easy. Reinhard, das ist einfach. It is easy. Es ist einfach. If you guard your heart, life will become very easy. Wenn du dein Herz bewahrst, wird das Leben einfach. Because everything that I need for life and godliness is already mine. Alles, was ich für ein gottgefälliges Leben brauche, gehört bereits mir. You don't experience it because God has given it to you. Du erlebst es nicht, weil Gott es dir geben wird. No, because God will give it to you. Weil Gott es dir geben wird. You're going to experience it because your heart is clean and now you can access it. Du erlebst es, weil dein Herz rein ist und du jetzt Zugang dazu hast. E você tem a possibilidade de se apropriar do que já foi dado. Think about that. Denk darüber nach. Three things change. Drei Dinge ändern sich. And many more. Und viele mehr. Thank you for listening. Danke, dass du zugehört hast. Subscribe to our YouTube channel. Abonniere den YouTube-Kanal. and we are so glad you're watching us. Wir sind so froh, dass du uns zuschaust. Thank you. Danke.